Ich nicht, aber meine Freundin Ida hat geträumt, dass ihr Mann Horst einen Herzinfarkt hat und 2 Wochen später hatte er tatsächlich einen. Wirklich? Und ob? Also glaubst du, dass sowas möglich ist? Regina überlegt kurz. Tja, ich glaube zwar nicht, dass Ida mich angelogen hat, aber ich würde ihr noch mehr glauben, wenn sie mir von dem Traum erzählt hätte, bevor Horst den Infarkt hatte. Außerdem war es kein Wunder, dass er einen bekommt, so dick wie der ist. Ach, sieh doch mal deine Tochter Ella, die ist ganz vernarrt in ihre neue Puppe. Laurie drückt die braunhaarige Adora zärtlich an die Brust, und da hat Ella plötzlich selbst eine Vision davon, wie Danny Coughlin immer wieder auf Yvonne Wicker einsticht und sich dann in einem Maisfeld auf sie wirft und sie vergewaltigt, während sie verblutet. Dass es in einem Maisfeld war, wissen sie, weil man in Wickers Haar Maisgrannen gefunden hat. Wenn er es getan hat, verdient er alles, womit Frank ihn bombardiert, denkt sie. Aber als sie so neben ihrer Schwester in der Tür steht, wird ihr klar, dass ihr das tödliche und illoyale Wörtchen »wenn« in den Sinn gekommen ist. Dazu kommt noch etwas anderes, und sie ist bereit zuzugeben, sich selbst gegenüber, nur sich selbst gegenüber, dass es das war, was sie wirklich aus dem Konzept gebracht hat. Bekommen Sie eigentlich mit, dass er unmotiviert irgendwelche Zahlen laut von sich gibt, welche ohne jeden Zusammenhang einfach nur so? Tatsächlich hat sie das mehrfach an Frank beobachtet, und zwar öfter, seit sie in dem jetzigen Mordfall ermitteln. Wahrscheinlich hat das nichts zu bedeuten, aber Frank hat auch sichtlich abgenommen und er ist derartig fixiert auf Coughlin. Ach, der Ausdruck passt einfach nicht. Frank ist nicht fixiert, sondern passioniert. Er ist Yvonne Wickers Fürsprecher. Er will ihr Gerechtigkeit verschaffen. Nur was ist, wenn »wenn« doch das richtige Wort ist? Bei der Rückfahrt nach Lyons biegt Gelbert auf halber Strecke auf den rissigen, von Schlaglöchern übersäten Parkplatz einer stillgelegten Ladenzeile ein. Wenn er nicht sofort aus dem Wagen steigt und ein bisschen zählt, platzt ihm der Kopf. Es ist noch hell und wird das bis 9 Uhr abends sein. Nicht allzu weit von ihm entfernt sehen ein paar aufgekratzte kleine Mädchen sich die Eiskönigin an. »Er spielt auf Zeit«, flüstert Gelbert. »Dieser verdammte Dreckskerl will mich austricksen.« Oh, sein Kopf, wie der pocht. Er fährt sich mit beiden Händen durch den pfeilkopfartig zulaufenden Haarschopf. An beiden Schläfen spürt er winzige Schweißtropfen. Ja, er muss zählen. Das wird ihn wie immer beruhigen. Und wenn er in seine kleine Hotelsuite zurückkommt, kann er die Stuhlrunde drehen. Vorher wird er nicht einschlafen können. Was einmal ein Spiel zum Zeitvertreib war, ist zu einer Notwendigkeit geworden. Er geht von seinem Wagen zum Schaufenster einer verlassenen Pfandleihe. 33 Schritte macht 17 plus 16. Er geht zurück, 15 plus 14, und dann geht er wieder zur Pfandleihe. 13, 12, 11. Die letzten 3 Schritte sind Trippelschritte, weil das 36 ergibt, und so stimmt das Ganze. Allmählich fühlt er sich besser. 10, 9, 8 plus 7 Schritte führen ihn zu seinem Wagen zurück. Er ballt die Faust und schlägt damit 21 Mal auf die Motorhaube, wobei er flüsternd die Zahlen ausspricht. Er kann Coughlin noch nicht verhaften. Das liegt nicht nur am Staatsanwalt. Der Chef vom KBI hat das ausgeschlossen. Und Gelbert muss zugeben, dass der Chef recht hat. Die Story mit dem Traum ist absurd, aber solange nichts anderes vorliegt, könnte selbst ein Kleinstadtanwalt wie Edgar Ball die Anklage zu Fall bringen. Und selbst wenn nicht, wenn der Staatsanwalt so dämlich wäre, einen derart hoffnungslosen Fall vor Gericht zu bringen, würde man Coughlin trotzdem freisprechen. Und da man nicht 2-mal wegen derselben Sache vor Gericht gestellt werden kann, wäre die Sache endgültig gegessen. Gelbert braucht etwas, womit er Coughlin knacken kann, damit die Welt den Psychopathen hinter den großen, unschuldverkündenden Augen sieht. Er muss jetzt Gas geben, muss die Daumenschrauben weiter anziehen. Gelbert beschließt, die Ladenzeile zu umrunden und dabei sorgfältig von 1 aufwärts zu zählen. Er hat es gerade bis 26 geschafft, Gesamtsumme 351, als er wieder nach vorn kommt und einen Streifenwagen der Highway Patrol mit blinkenden Lichtern neben seinem zivilen Chevy stehen sieht. Der Trooper spricht in sein Schultermikro, wahrscheinlich lässt er das Kennzeichen überprüfen. Als Gelbert sich nähert, wendet er sich ihm zu und greift mit der Hand an seine Glock. Dann sieht er Gelberts KBI-Windjacke und entspannt sich.